außer Kontrolle. Radio Glasnost. Eine Sendung aus und über die DDR. Jeden letzten Montag im Monat. Ab 21 Uhr auf UKW 100,6 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Heute ist wieder der letzte Montag im Monat. Schönen guten Abend. Etwas außer Kontrolle meldet sich zum zweiten Mal Radio Glasnost. Falls ihr die erste Sendung nicht gehört habt, Radio Glasnost ist ein Radio im Radio bei Radio 100. Radio 100 ist das erste linksalternative private Radio in Berlin. Die Sendeleistung reicht bis zum Beispiel Cottbus. Radio 100 ist unabhängig von Parteien, Regierungen oder Verbänden, aber abhängig von den Hörerinnen und Hörern. Es hat den Anspruch, ein kritisches, unabhängiges, einfach ein anderes Programm zu machen. Um nur einige Schwerpunkte zu nennen, hier kommen verstärkt Frauen zu Wort. Es interessiert nicht nur die offizielle Rathauspolitik und sogenannte Minderheiten, die schon längst die Mehrheit sind, machen ihr eigenes Programm. Seien es Lesben und Schwule, türkische Frauen und Männer oder Dritte Weltgruppen. Und jetzt eben auch Radio Glasnost, eine Sendung aus und über die DDR. Gemacht von denjenigen, die in den offiziellen Medien nicht zu Wort kommen, aber trotzdem einiges zu sagen haben. Nach der ersten Radio Glasnost-Sendung haben wir herumgehorcht und einiges an Kritik und Anregungen gesammelt. Die Wunschliste umfasst zum Beispiel die Situation in DDR-Gefängnissen, Querelen innerhalb der Parteispitze, Umweltprobleme und Diskussionen und Aktionen auch außerhalb der Kirche. Diese Themen finden wir natürlich auch ganz spannend. Aber wir sind nicht diejenigen, die die Beiträge machen. Wir sammeln, koordinieren und produzieren, sprich sprechen eure Beiträge. Das können Manuskripte, Briefe oder Kassetten sein. Wie ihr euch an Radio Glasnost beteiligen könnt, das erzählen wir dann am Ende der Sendung. Kommen wir zu den Beiträgen der heutigen Sendung. Wir haben Lieder und Gespräche mit Stefan Kraftschick, Berichte über den Olaf-Palme-Friedensmarsch sowie das Thema Abgrenzung auf der Bundessynode der evangelischen Kirchen und nicht zuletzt eine Dokumentation eines Appells zur Abrüstung. Am Ende der Sendung haben wir eine ganze Reihe von Terminen im Oktober. Und heute spielen wir auf Wunsch einiger Hörer die ersten Sendung nur Musik, die in der DDR produziert wurde. In diesem Fall hört ihr Electro Artist Two Kinds. Viel Spaß! Vom 1. bis 18. September fand in der DDR ein Ereignis statt, das in der Geschichte unseres Landes kein Beispiel hat. Der Olaf-Palme-Friedensmarsch für einen atomwaffenfreien Korridor. Auf die Durchführung dieser Aktion hatten sich die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner, DFGVK in der BRD, der Friedensrat der DDR, die Österreichische Friedensbewegung und das Tschechoslowakische Friedenskomitee geeinigt. Schon auf der Eröffnungsveranstaltung in Stralsund zeigte sich, was niemand kurz zuvor für möglich gehalten hätte. Freunde aus Friedenskreisen nahmen mit Losungen wie »Für einen sozialen Friedensdienst«, »Gegen Atomkraftwerke« oder »Keine Schüsse an der Grenze« teil. Sie blieben unbehelligt. Vom Bund der Evangelischen Kirche und der Aktion Sühnezeichen wurde ein Pilgerweg zwischen Ravensbrück und Sachsenhausen organisiert. Dieser Weg sollte ursprünglich allein von Christen und Friedensbewegten kirchlicher Basisgruppen gegangen werden. Kurzfristig beschloss der Friedensrat, sich zu beteiligen. Nach der Eröffnungskundgebung in Ravensbrück formierten sich dann zwei Blöcke. Vorn die staatlichen Marschierer, eine Singegruppe und Werktätige aus Betrieben und Institutionen. Hinten sammelten sich die Pilger um ein Kreuz, das auf dem langen Weg abwechselnd getragen wurde. Der Auszug aus Ravensbrück erfolgte durch ein Spalier winkender Pioniere, FDJler und Einwohner. An das Gefühl durch so ein Spalier mit Plakaten wie Friedenserziehung statt Wehrunterricht, freie Kontakte nach Ost und West, für das Recht auf Wehrdienstverweigerung und Abrüstung auch in Schule und Kindergarten zu gehen, mussten sich alle Teilnehmer erst gewöhnen. Anfangs wussten sie nicht genau, ob sie wachten oder träumten. Die beiden Blöcke hatten sich bald vermischt. Pilger und Marschierer nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dabei war für die Pilger immer wieder ermutigend, wie viel Freundlichkeit und Solidarität sie erfuhren. Alle Menschen, denen sie begegneten, waren natürlich erst einmal überrascht, wenn sie die ganz ungewohnten Aufschriften und Losungen sahen. Die meisten fanden es aber gut, dass so etwas endlich möglich war und gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass es von nun an immer so bleiben möge. Kurz vor Oranienburg kamen etwa 5000 Marschierer zu dem Pilgerzug dazu, der inzwischen auf 500 bis 600 Menschen angewachsen war. In der Stadt standen die Werktätigen der Betriebe und Institutionen, die Schüler der umliegenden Schulen am Straßenrand. Wenn die Menschen die Transparente und Plakate sahen, waren sie natürlich sehr überrascht. Viele reagierten mit Beifall, Zurufen, Winken und indem sie die Lieder der Pilger einstimmten. Der Weg endete im KZ Sachsenhausen mit einer staatlichen Veranstaltung, die von verschiedenen Künstlern gestaltet wurde, und mit einer Andacht auf dem Gelände der ehemaligen Station Z. Tags darauf fand in Berlin ein zweiter Pilgerweg statt, diesmal von der Zions bis zur Gethsemane-Kirche im Prenzlauer Berg, als eine gemeinsame Veranstaltung des Stadtjugendpfarramtes und der unabhängigen Friedensgruppen, ohne staatliche Beteiligung, aber unter dem Schutz der Verkehrspolizei, die 1000 Demonstranten sicher über die Straße geleitete. Es war die erste erduldete Demonstration der unabhängigen Friedensbewegung in unserem Lande. Einige Tage später kam es jedoch wieder zu Zwischenfällen. In Torgau wurde gegen Friedensgruppen mit Gewalt vorgegangen und Plakate zerrissen. In Dresden auf der Abschlusskundgebung des Palmemarsches in der DDR war es wiederum möglich, Transparente zu zeigen, für deren Losungen man in der Vergangenheit in den Knast wanderte. Mit der Forderung nach Reise-, Informations-, Rede- und Versammlungsfreiheit zogen Demonstranten ungehindert durch die Stadt. Auf einem Friedensforum in der Kreuzkirche waren am Vortag die Erfahrungen des Palmemarsches diskutiert worden. Neben großen Hoffnungen wurde auch Skepsis geäußert. Von der Empore flatterten Flugblätter mit der Unterschrift Dresdner Aktive, Auszüge daraus. Was im Rahmen der üblichen politischen Zustände unseres Landes so ungewöhnlich erscheint, entspricht natürlich nur den Freiheiten, die seit Jahrzehnten von der DDR-Verfassung versprochen wurden, ohne eingehalten zu werden. Wenn jetzt die Regierung geruht, für eine Weile diese selbstverständlichen Freiheiten zu gewähren, müssen wir wissen, dass die Freiheit der Straße, das Demonstrationsrecht, auf die Dauer nur aufrechterhalten werden kann, wenn die Bevölkerung sie tatsächlich wahrnimmt. Was zwischen Ravensbrück und Sachsenhausen und in Berlin möglich war, muss für die gesamte DDR politischer Normalzustand werden. Die in der DDR-Verfassung fixierten Freiheiten müssen endlich Realität werden. Das Strafrecht muss in Übereinstimmung mit der Verfassung gebracht werden und nicht umgekehrt. Was hier als Nebenprodukt des Palmemarsches erscheint, gehört unserer Meinung nach zur Errichtung einer atomwaffenfreien Zone. Innerer und äußerer Frieden gehören zusammen. In einer atomwaffenfreien Zone müssen die Mitbestimmungsrechte der Bevölkerung gesichert werden, die Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit realisiert und das Recht auf Volksentscheid durchgesetzt werden. Für diese Forderung treten wir im Rahmen des Olof-Palme-Marsches ein. Engagiert euch für diese Forderung, macht permanenten Druck, denn von oben nach unten wächst gar nichts. Fänge in Arsch, Zucker, Kaffee, Asche auf Haut, vielleicht mal ein Tee. Alles ohne nichts und noch viel mehr, alles ohne nichts und noch viel mehr. Alles ohne nichts und noch viel mehr. das weiß nun gerade die Gruppe Fabrik mit Alles oder Nichts. Zum Olaf Palme Friedensmarsch hörten wir gerade einen Bericht von Beteiligten aus der DDR. Vera aus Pankow meldet sich dazu nun im nachfolgenden Kommentar. Auf das, was da zwischen dem 1. und 19. September in der DDR geschehen ist, gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen. Die einen sind euphorisch, die anderen bleiben reserviert und sehen in den Zwischenfällen, die es gab, ihre Skepsis voll bestätigt. Vor wenigen Jahren wäre bei uns noch kaum jemand auf die Idee gekommen, die Abschaffung der Wehrpflicht, das Recht auf Wehrdienstverweigerung und den Abbau von Feindbildern im Bildungswesen laut in der Öffentlichkeit zu fordern. Die wenigen, die es dennoch taten, erlebten nicht, wie die Pilger heute, Sympathie, Freundlichkeit und Solidarität, sondern Unverständnis und Ablehnung. Noch vor kurzem wagten sich Andersdenkende nur unter dem schürzenden Dach der Kirche zu artikulieren. Jetzt kommt es vor, dass Kirchenfunktionäre Friedensbewegte bitten, außerhalb der Kirche auf Losungen zu verzichten, die, wie auf dem Pilgerweg von Ravensbrück und Sachsenhausen geschehen, von staatlichen Funktionären bereits toleriert werden. Noch vor ganz kurzer Zeit bestand der einzige Umgang staatlicher Behörden mit den Friedensgruppen in Forderungen und Repressalien. Jetzt gibt es mancherorts schon Bitten, die begründet werden und erste gemeinsame Aktionen. Es haben sich Freiräume geöffnet, die von der Friedensbewegung sensibel genutzt und ausgefüllt werden müssen, damit sie nicht wieder verloren gehen. Das bedeutet aber vor allem, dass sie sich auch innerlich aus der ihr aufgezwungenen Konfrontationshaltung befreien muss. Das ist leicht gesagt und schwer getan. So war während der Schlussandacht des Berliner Pilgerzuges viel von Misstrauen und Streit in der Vorbereitungsgruppe die Rede, aber nichts von der neuen Situation, die entstanden war. Da wurden den versammelten Vorurteile gegen gemeinsame Veranstaltungen mit staatlichen Organisationen vermittelt, statt von den Möglichkeiten zu sprechen, die solche Aktionen der Friedensbewegung eröffnen. Auf einem Flugblatt, das während des Friedensforums in der Kreuzkirche von Dresdner Aktiven verteilt wurde, waren wichtige Gedanken entwickelt in einer militanten Sprache, die auf viele Leser abschreckend wirkte. Es ist etwas Neues entstanden in unserem Land. Für uns kommt es jetzt darauf an, nicht in Positiv- oder Negativ-Klischees zu verharren, sondern die neuen Worte und Bewegungsformen zu finden, die geeignet sind, die eben begonnene Entwicklung zu befördern. Viele nur an Gleichmut, viele feiern Geburtstag und singen. das waren jetzt nur ein Brot und Spiele der Gruppe KG Rest aus Weimar. Am 11. und 12. September fand in der Sophienkirche in Berlin-Mitte eine Werkstatt der offenen Arbeit statt. Dabei wurde unter anderem ein von einer Leipziger Friedensgruppe verfasster offener Brief an Erich Honecker verlesen. Dieser Appell zur Abrüstung wurde mit viel Beifall aufgenommen und es werden weiter Unterschriften gesammelt. Wir zitieren leicht gekürzt. Werter Herr Staatsratsvorsitzender, wir begrüßen die auf der Tagung des politischen beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Paktes dargelegten Prinzipien ihrer Militärdoktrinen. Als besonders wichtig erachten wir die Feststellung, dass sie keinen Staat und kein Volk als ihren Feind betrachten. Wir möchten deshalb folgende vertrauensbildende Maßnahmen vorschlagen. Erstens, Verbot der Herstellung, des Verkaufs und der Einfuhr von Kriegsspielzeug. Zweitens, Abschaffung des Wehrkundeunterrichts sowie der vormilitärischen Ausbildung. Drittens, Verbot der Verherrlichung des Soldatseins in Propagandamaterial. Viertens, Abschaffung der finanziellen und beruflichen Bevorzugung von Schülern, Lehrlingen und Studenten, die sich für einen über den Grundwehrdienst hinausgehenden Dienst in der NVA entscheiden. Fünftens, Einführung eines von der NVA unabhängigen Zivildienstes mit Aufgaben im sozialen Bereich sowie dessen volle Gleichberechtigung gegenüber dem Dienst in der NVA. Sechstens, Abschaffung des sogenannten Schießbefehls an der Grenze zur BRD. Das war jetzt nun Aufruhr zur Liebe mit Soldiers Pay. In unserer letzten Sendung haben wir einen Antrag der Berliner Bartholomäusgemeinde an die Synodaltagung der evangelischen Kirchen vorgestellt. Darin forderten die Autoren ein Recht auf freies Reisen. Auf welche Resonanz dieses Begehren auf der Tagung stieß, erfahrt ihr im folgenden Bericht. In Görlitz tagte vom 18. bis 22. September die Synode des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR. Die Diskussionen dieses höchsten beschlussfassenden Gremiums der Kirchen war bestimmt vom Thema Reisefreiheit. Die Forderung nach einem Recht auf Reisen für alle nach Ost und West wurde schon vorab vielfältig von der Kirchenbasis formuliert. So in einem Antrag der Bartholomäusgemeinde in Berlin. dass es dabei nicht vorrangig nur um das Interesse geht, Verwandte häufiger besuchen zu können, wird aus der Begründung deutlich, die in einer Sammelmappe mit dem Titel Aufrisse veröffentlicht wurde. 26 Jahre der Isolation liegen hinter uns. Isolation macht Menschen krank. Isolation kann auch Völker krank machen. Das ist die Feststellung, die im Punkt 1 des Antrages getroffen wird und die für mich eine regelrechte Erkenntnis im Gesprächsprozess war. Ich nenne einige Symptome des Abgrenzungssyndroms. Da ist vor allem ein falscher Minderwertigkeitskomplex in direkter oder in überkompensierter Form. Da ist eine arme Vetternmentalität, die uns fast schamlos die Hand aufhalten lässt gegenüber westlichen Besuchern und die unser schon gemindertes Selbstbewusstsein weiter mindert. Da sind falsche Sehnsüchte und Begehrlichkeiten nach der bunten Konsumwelt, der grundsätzlich viel besseren Waren von drüben. Da sind Resignation und Perspektivlosigkeit bei vielen jungen Menschen, die keine Aussicht auf ein selbstbestimmtes, schöpferisches Leben zu haben meinen. Da ist eine spezifische Unselbstständigkeit als Hospitalisierungserscheinung unserer bevormundeten Existenz. Da ist Verantwortungsscheue unter starkem Anpassungsdruck. Da sind Stagnation der Kultur und Abwanderung von Künstlern und Literaten. Da sind eine vergleichsweise unproduktive Wissenschaft und eine innovationsarme Technik. Und da sind nicht zuletzt viele Tausende, die Ausreiseanträge gestellt haben. Im Gegensatz zu vielen, die weggehen, meinen wir jedoch, dass diese Isolationskrankheit durchaus heilbar ist. Der begonnene Prozess einer erweiterten Genehmigungspraxis bei Verwandtenbesuchen zu besonderen familiären Anlässen geht in die Richtung einer Besserung, lässt aber ein Konzept einer kausalen Therapie bisher nicht erkennen. Deshalb sind neue Anstöße unsererseits notwendig. Man wird aber unserem Antrag nicht gerecht, wenn man ihn nur als Forderung nach mehr Reisefreiheit versteht. Es geht um mehr als das. Es geht auch um mehr als die Regelung von Härtefällen und die Lösung von Einzelfragen, die nach den Spielregeln eher erreichbar sind. Unser Antrag will recht verstanden nicht mehr und nicht weniger, als dass die Synode an einem neuralgischen Punkt unserer Gesellschaft in einer Lebensfrage unseres Volkes die Wahrheit sagen und ein Stück Offenheit in Anspruch nehmen möge. Der Antrag wurde von dem Erfurter Propst Heino Falke auf der Synodaltagung eingebracht. Viele andere unter uns habe ich ständig mit Menschen zu tun, die an der Praxis der Abgrenzung leiden. Mich beunruhigt, dass die Zahl der Menschen, die mit solchem Leiden zu mir kommen, in letzter Zeit gestiegen ist. Die Ausgrenzung durch eine Gesellschaft, die immer weiß, was richtig ist, bringt die Bereitschaft und Fähigkeit zur Mitverantwortung in vielen, vor allem in jungen Menschen, zum Absterben, bevor sie sich entwickeln kann. Daran ist unsere Gesellschaft krank und hier tut Öffnung dringlich Not. Die Partei hatte bereits im Vorfeld der Synode deutlich gemacht, was sie von einer Absage an Prinzip und Praxis der Abgrenzung hält. Zuständige Organe waren an Teilnehmer der Synode herangetreten und legten ihnen nahe, sich gegen den Antrag auszusprechen. Dies wurde unter anderem begründet mit dem sich darin ausdrückenden Einfluss anarchistischer Kräfte. Solcherlei Intervention blieb nicht ohne Einfluss auf die Kirchenoberen. Mit Argumenten wie Zumutbarkeit und Toleranzgrenze des Staates wurde letztendlich eine klare Aussage der Synodale zu dem Antrag weggeschoben. Dazu Bischof Laich aus Thüringen. Uns ist deutlich geworden, dass die Zumutbarkeit ein ganz wesentlicher Punkt ist im Umgang mit dem Andersdenken. Und das haben wir gelernt und hier müssen wir weiter lernen. Und ich denke, wir müssen diesen Begriff der Zumutbarkeit auch als einen kritischen Maßstab an den uns vorliegenden Antrag oder die Eingabe legen. Ich glaube nicht, dass wir uns den vorliegenden Antrag auch nur nach Intention und Inhalt zu eigen machen können. Dass sich so nicht der Unmut der Basis beschwichtigen lässt, war jedoch wohl auch der Synode klar. Sie schlug in einem offenen Brief den Befürwortern des Antrages, die sich immerhin in 211 Eingaben dazu geäußert hatten, vor, zu diesem Thema ein Seminar zu veranstalten. Dieses soll Ende Januar in Berlin stattfinden. Viele Eingabenschreiber sehen darin den Versuch einer Beschwichtigung, wollen aber trotzdem an der Diskussion teilnehmen. Jedoch auf leise Töne, so einige Betroffene, wollen sie sich dabei nicht beschränken. Denn, Vom schönen Reden in vorgeschriebenen Toleranzgrenzen wird diese Gesellschaft nicht gesunden. Lang genug auf Eis gelegen, lang genug umsonst geheult, muss die starren Glieder regen, ehe der Frost ins Herz sich beugt. Muss die starren Glieder regen, ehe der Frost ins Herz sich beugt. Hoffnung kommt nicht vor der Trauer, Rettung kommt von Ohnmacht nicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht. In den Wirren deiner Strähnen muss ich dir nicht widerstehen. Abgestürzt vom Rand der Tränen kann ich in dir untergehen. Abgestürzt vom Rand der Tränen kann ich in dir untergehen. Widerstehen. So wie dieser Titel heißt ein Programm des Liedermachers Stefan Kraftcheck. Aufgeführt werden darf es nur privat oder in Kirchen. Und so wie hier bei seiner Premiere am 15. Mai in Alt-Pankow sind diese brechend voll. Und der Beifall spricht für sich. Als 25-Jähriger erhielt Stefan Kraftcheck den Ministerpreis des nationalen Chansonwettbewerbs. Und auch seit über 2 Jahren hat er Berufsverbot. Selbst ein von ihm gestaltetes Brecht-Programm darf offiziell nicht aufgeführt werden. Auch die gemeinsam mit seiner Frau Freya Klier gestalteten Theaterstücke wie Pässe, Parolen oder Steinschlag sind bei den Behörden nicht gerne gesehen. Die staatlichen Bühnen bleiben ihnen verschlossen. Es folgt nun ein Interview mit Stefan Kraftcheck. Stefan, kannst du kurz schildern, wie du dazu gekommen bist, Liedermacher zu werden? Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen in Thüringen. Man hatte damals überhaupt keine Kontakte zu irgendwelchen, also konkret politisch denkenden Menschen. Meine Eltern sind Arbeiter und bin in einem sehr unmusischen Klima eigentlich aufgewachsen. Ich bin mit 21 das erste Mal ins Theater gegangen, habe mit 18 Jahren also meinen Ehrendienst abgeleistet bei der Nationalen Volksarmee mit der Waffe in der Hand. Das war für mich überhaupt kein Problem. Ich wusste von da Soldaten nichts. Nach der Armee in Kulturhaus gegangen als Saubermacher und habe mich dann so um Singeclubs gekümmert. Ich hatte so mit 16 angefangen, Gitarre zu lernen. Und dann war diese Zeit, in der DDR sich junge Leute mit dem deutschen Volkslied beschäftigt haben, so als auch wieder als Vertreterfunktion zur Entäußerung konkret politische Verhältnisse in der DDR. Es wurde das Volkslied dazu benutzt, ne? Das oppositionelle Soldatenlied und so weiter. Und obwohl auch das Publikum wusste, dass wir eigentlich hier die Gegenwart und meinen, ne? Die aktuelle Situation in diesem Land. Und irgendwann war mir das mal nicht mehr ehrlich genug. Also, dann fing ich an, weil ich damals auch noch keine Texte machen konnte, mich umzuhören, also was da vorhanden ist in Büchern oder wer dann eventuell was für mich schreiben könnte, bin auf den Andreas Reimann gekommen, der in Leipzig lebt. Habe ich mit dem 2 Jahre zusammengearbeitet. Und erst 85 fing ich dann an, selber Texte zu schreiben. Mittlerweile bin ich nach Berlin gezogen. Und Mitte 85 war halt dieser Zulassungsentzug. Ich habe aufgrund einer sehr direkten Benennung von Problemen, ich gebe zu, das waren meine ersten Schreibversuche, die vielleicht unpoetisch waren, aber die doch die Zustände benannt haben. Und in einer Kultursituation müsste das eigentlich möglich sein, dass ich einer ausprobieren kann und wo das Publikum dann letztendlich selbst befindet darüber, ob das nun den Nagel auf den Kopf trifft oder eben nicht. Ne? Und diese Möglichkeit ist eben hier nicht gegeben, weil allein die Kulturfunktionäre darüber befinden, was auf der Bühne stattfinden darf und was nicht. Ne? Deshalb ereilte mich das halt Mitte 85. Ja, ich hatte Anfang der 80er Jahre hatte ich noch Konzertgitarre in einem Fernstudium in Weimar studiert, weil ich dachte, dass ich doch wenigstens das musikalische Handwerk von der Pike auf lernen müsste. Hm. Bandonion habe ich autodidaktisch gelernt. Ja, und durch diese Situation, in die du dann gerätst, weil durch diese Außenstellung, ne, außerhalb dieser Kulturinstitutionen, kommst du natürlich in bestimmte Verhältnisse, die Konflikte einfach verdeutlichen, ne? Die dich als Künstler auch wiederum zu einer Reaktion zwingen. Und dann stellt man sich halt mit diesen deutlicheren und prägnanteren Sachen auf die Bühne und das ruft wieder Reaktionen des Staatsapparates hervor und das ist dann so eine Kette. Das wäre ja alles kein Problem, wenn hier in diesem Land ein wesentlich größeres Spektrum von kritischer Entäußerung und damit auch Demokratie bestünde. Diese ganze Aura des kritischen Liedersängers, die wäre ja dann weg. Das ganze kultische Gehabe, was ich zum Teil beim Publikum empfinde, das wäre dann auch weg. Das würde sich ja normalisieren. Ne? Also auch wieder aufgrund dieser fehlenden Demokratie in der DDR ist das im Grunde genommen eine krankhafte Situation. Ja. Hm. Endlich gibt es mal ein Fest, das ideologisch sauber ist. Denn für 750 kann ja weder Krenz noch Christ. Doch die Herren sollen wissen, dass eine Alt-Berliner Tracht vielleicht nicht gerade das ist, was uns wirklich Gaudi macht. Ich zum Beispiel würd mich ehrlich über blinden Hunde freuen, anstatt jener scharfen Bestien, die am Grenzwall wieder keuen. Wenn die Jungs vom Schießkommando ökologisch Wache stehen, wird die Mauer wieder ein Röschen in der Hecke untergehen. Anlässlich des Jubeljahres möchte ich den Kudamm sehen, ohne vorher auf den Ämtern wie ein Dussel rumzustehen. Wenn die Oberbürgermeister dann gehen wir mal rüber spielen, will ich neidlos ostwärts trampen und ich schräg nach Westen schielen. Auch eine Amnestie wäre nobel, um letztendlich zu befreien. Unsere hohen Staatsbanausen, ja, ich würde ihnen verzeihen. Einen Vorteil hätte die Sache, jedenfalls am 1. Mai. Wenn sie leer ist, die Tribüne, muss auch keiner dran vorbei. Was ja bloß nicht heißen sollte, dass man nicht mehr demonstrieren. Für zum Beispiel helle Köpfe würde ich schon den Schuh verlieren. Aber niemals mehr im Gleichschritt und auch nicht in Uniform. Unter diesem deutschen Zeichen haben wir schon zu viel verloren. Ja, ich würde mächtig feiern, wenn ich Grund zum Feiern hätte. Wenn die Zeitung nicht so öd wäre, spreng ich zeitig aus dem Bett. Wenn die Kinder Ost- und Westseits unseren Dreck beiseite räumen, feiern die vielleicht eine Fete, wovon ich heute manchmal träume. Berlin, du alte Tante, wirst auf Feiertag getrennt. Und dein Riss wird zwar gepudert, doch es bleibt der alte Grind. Nach der Orgie werden hoffentlich die Leute dieser Stadt aus dem Rausch erwacht bemerken, was sich nicht geändert hat. Musik. Was denkst du über dein Publikum? Willst du es politisch zu etwas motivieren? Ich glaube nicht, dass Kunst so funktioniert. Es muss sich innerhalb dieses Konzertes dann ein vollkommen neues Lebenskonzept erdenkt. Sondern dass man erstmal eine Stunde miteinander sitzt und vielleicht auch eine Zeit zusammen auf eine intensive Art und Weise miteinander verbringt, wo über wichtige Dinge geredet wird. Und ob sich dann was niederschlägt oder ob das in irgendeiner Weise die eigene Lebensweise beeinflusst, das ist dahingestellt. Vielleicht im günstigen Falle wird mal vielleicht bei irgendeinem Konflikt durch irgendeine Liedzeile oder so eine Konfliktentscheidung beeinflusst, könnte sein. Wir sind nicht in einer revolutionären Situation, wo Kunst eben jetzt die Leute aufruft, endlich mal eine konkrete Handlung durchzuführen. Manche meinen, einige deiner Lieder seien aggressiv und provozierend. Was sagst du dazu? Ich glaube einfach, dass in dieser heutigen Zeit so viele politischen Verwurstungen gibt, dass sich die Konflikte nicht mehr klar darstellen. Aber aufgrund dieser Ideologie und auch für meine Begriffe weit ausgeprägten Manipulation der Massen, und dass es für einen Menschen, der politische Lieder singt, generell schwierig ist, aus dieser Verwurstung rauszufinden. Ich glaube, die Konflikte müssen deutlich gekennzeichnet werden, deutlich besungen werden, dass diese Reizschwelle, die ungeheuer hoch ist bei den Leuten, auch erstmal überwunden werden kann. Ne? Und in dem Sinne, also versuche ich diese Konflikte mit natürlich immer künstlerischen Mitteln deutlich zu zeigen. Ne? Und da das in der heutigen Zeit nun überhaupt nicht mehr alltäglich ist, könnte der Eindruck entstehen, ich würde jetzt vielleicht künstlich Konflikte schüren wollen. Aber das stimmt nicht. Die Konflikte sind vorhanden und sind so verdeckt und verwurstet worden, dass die Menschen unter, für meine Begriffe, unzureichenden Verhältnissen leben, sich auch leider daran gewöhnt haben. Ne? Hm. Ich kann eben jetzt nur für die DDR sprechen, weil ich andere gesellschaftliche Systeme nicht kenne, aber ich weiß, dass in der DDR sich die Menschen an so viele Sachen gewöhnt haben. Also jetzt war in der Bundesrepublik dieser Streit um die Volkszählung. Ne? Das ist für die DDR absolut kein Problem, für die Leute, die hier wohnen. Diese Gesellschaft ist schon so gut organisiert durch den Machtapparat und strukturiert und überwacht. Und wir haben uns daran gewöhnt. Das ist das Fatale dabei. Ne? Neuerdings treten ja viele westliche Rockmusiker und Liedermacher in der DDR auf. Wie wertest du diese Entwicklung? Das ist aber dieses generelle Problem, dass die DDR-Politik durch vehemente Unterdrückung jeglicher kritischen künstlerischen Stimmen und auch anderer gesellschaftswissenschaftlicher oder sonstiger Stimmen nun jetzt hier dermaßen große Löcher gerissen hat in diesem natürlichen Gleichgewicht, was ja in einer Gesellschaft entstehen könnte, wenn sie liberal funktionieren würde. Und diese Löcher jetzt auch so akut sichtbar werden, sich eine große Langeweile ausbreitet in diesem Land, kulturell und künstlerisch. Und jetzt denken die Bonzen in irgendeiner Weise, wie können wir das füllen, diese Löcher. Und dann gehen sie in den Westen und laden sich die kritischen, möglichst linken Künstler aus dem Westen ein. Und die durchschauen das nicht. Wa? Siehst du für dich als Liedersänger und für Liedermacher überhaupt eine Zukunft in der DDR? Die meisten jungen Leute empfangen ja irgendwelche künstlerischen Entäußerungen über andere ästhetische Richtungen. Ne? Also zum Beispiel über Punk oder Popmusik. Naja, es kommen wenig Anregungen, aber das ist ja eigentlich dieses Kommunikationsmittel. Mhm. Ob es Kommunikation wirklich ist, müsste man hinterfragen. Ne? Aber es ist doch sicher ein Ausdruck von Lebensgefühl. Mhm. Und deshalb ist vielleicht diese Liedermacherei ist die Zeit vielleicht ein bisschen vorbei, also jedenfalls was die Aufmerksamkeit des Zeitgeistes dafür angeht. Mhm. Was nicht in jedem Fall nun gerade eine wirklich stimmige Entwicklung ist oder so, aber die Entwicklung fragt nicht danach, ob sie stimmig ist. Und in dem Sinne bin ich da nicht sehr hoffnungsvoll, dass da an kritischen Geistern in diesem Gebiet mehr auftaucht. Wesentlich mehr auftaucht. Vielleicht wird diese Entwicklung so sein, dass alle 5 Jahre mal einer seinen Kopf raussteckt oder so. Ne? Wobei mir diese Liedermacherei eigentlich deshalb am Herzen liegt, weil es mir nur über dieses direkte Ausdrücken von Lebensgefühl hinaus auch noch eine mehr als eine konstruktive Geschichte für gewisse Denkprozesse oder so erscheint. Also der Punk, der spricht ja doch mehr das Gefühl dann an. Mhm. Und die Leute leben dann innerhalb dieser einen Stunde, wo sie Punkmusik hören, auch sicher in diesem Lebensgefühl und ist deshalb auch ganz wichtig. Aber ich weiß nicht, ob dann hinterher das in Konstruktivität umschlägt, die ich mir nach dem Liederabend wünschte. Oh, was war denn das? Wer störte da den Segler auf seinem schön gefärbten Redefluss? Die Überraschung ist komplett, es gibt noch einen Nörgler, dem man es auch noch ansieht, dass er immer meckern muss. Dass sowas noch passiert, es hat wer widersprochen, das klang so wie ein Nagel auf dem Glas. Ins allgemeine Lob ist wer nicht reingekrochen. Das ist für die Chronisten sicher ein gefundener Fraß. Doch ansonsten tobt die Rebellion der Schwätzer in den Kneipen. Gar kein Wunder, dass die Kinder zahmer spielen. Doch den Held der ersten Strophe sah ich nächtens mit der Dose Mutabor an die berühmte Mauer sprühen. Aha, also doch, ich hab es ja gerochen, kam schnüffelnd an ein grüner Sarkophag. Dem sollt grad ich ein Zeuge sein, da hab ich mich erbrochen. Das kostete nicht weniger als glatt 500 Mark. Während dessen tobt die Rebellion in restaurierten Kneipen. Der Glückliche vergisst, was nicht zu ändern ist. Doch es trifft alles, was recht ist, unseren Held, beziehungsweise den Verbrecher, der nun aus dem Blechnapf frisst. Uff, endlich ist geschafft. Es schrubbten die Organe dem Apparat die Mauer blank wie nie. Mir scheint, dass das gesprühte Wort viel besser als eine Fahne, als Nageltaub zum Sarge unserer Kratie. Weiter tobt die Rebellion der Schwätzer, die in lebenslanger Ekelhaft vergehen wie eh und je zuvor. Nur der Wärter des Verbrechers glotzt in eine leere Zelle. An der Wand steht rot und grässlich Mutabor. Stefan Kraftcheck mit dem Titel Mutabor. Mutabor, Synonym für Veränderung. Vorerst nur im Märchen des Kalif Storch. Wir wünschen Stefan Kraftcheck, dass er auch mal im Palast der Republik auftreten kann. Und dasselbe gilt auch für die Band Saukerle, von der wir nun das Stück Spion im Café spielen. Café ich sowas sehe, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See, Spiel und im Café. Wenn ich sowas sehe, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See. Dran schuld, der Armee ist dran schuld. Wer hat denn nun die Schuld? Wer hat denn nun die Schuld? Spion im Café, wenn ich sowas seh, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See, wenn ich sowas seh, tut mir alles weh. Wenn ich sowas seh, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See, das hat Für die nun folgenden Tipps empfehlen wir Papier und Bleistift, denn die Zeit rast wieder davon und wir müssen uns beeilen. Vom 1. bis 4. Oktober findet in Jena in der Johannesstraße 17 eine Filmwerkstatt der Jungen Gemeinde statt. Gezeigt werden unter anderem eine Dokumentation zum Kirchentag von unten, der im Juni in Berlin stattfand, sowie ein Film aus und über Jena mit dem Titel Von einem, der auszog. Am 2.10. in Jena Künstler für andere. Eine Lesung mit Lutz Rathenow und Peter Schappi-Wawerzinek, Fotos von Harald Hauswald. In Berlin gibt es am 3. Oktober eine Baumpflanzaktion. Interessenten bitte melden in der Samaritergemeinde in Friedrichshain. Informationsgespräche für von der Einberufung Betroffene zu Fragen des Wehrdienstes gibt es am 3.10. von 10 bis 14 Uhr. Und zwar in Berlin-Mitte im evangelischen Jungmännerwerk Sophienstraße 19. In Cottbus im Jugendraum der Lutherkirche Thiemstraße 27 und in Prenzlau im Domizil der Jakobikirche Straße der Republik 1, hier jedoch Beginn 19 Uhr. Eine Nicaragua-Aktionswoche findet vom 2. bis 10. Oktober im evangelischen Diakoniewerk Königin Elisabeth in der Herzbergstraße 79 in 1130 Berlin-Lichtenberg statt. Eröffnet wird die Aktionswoche am 2.10. um 19 Uhr mit einer Fotoausstellung Nicaragua, Land und Leute. Am 3.10. 20 Uhr gibt es einen Dia-Vortrag über Nicaragua. Besonders hinweisen möchten wir auf den 6.10. Ab 20 Uhr findet ein Podiumsgespräch statt. Nicaragua Libre, wie frei ist Nicaragua? Unter anderem mit einem Vertreter der Botschaft Nicaraguas, Christian Garve, Professor Karl-Jürgen Kaltenborn, Christoph Links und Helmut Frenz. Steinschlag. Ein Non-Furioso aus Szenen, Pyramiden, Liedern und Schminke für zwei Menschen, Mann und Frau, Instrumente und ein Tonband, bewältigt von Freier Clear, Stefan Kraftschick, gibt es am 13. Oktober 19 Uhr im Gemeindehaus Bradelstraße in Alt-Pankow. Ebenso am 24. und 25.10. in Weißenfels. Sowie am 26.10. in der Kirche in Röther bei Weißenfels. Widerstehen. Ein Liederabend mit Stefan Kraftschick gibt es im Oktober in verschiedenen Kirchengemeinden der DDR. Am 1.10. in Schwedt, am 2.10. in Thurgau, am 3. in Leipzig, am 16. in Bernburg und am 29. Oktober in der Adventgemeinde in Berlin-Prenzlauer Berg in der Dimitrovstraße 203, jeweils 19 Uhr. Am Samstag, den 31. Oktober, findet die Vollversammlung der offenen Arbeit der Evangelischen Kirche statt. Ab 10 Uhr wird in der Umweltbibliothek Griebenowstraße 16 über die Forderung nach einem eigenen Gemeindezentrum für die offene Kirche diskutiert. In der Umweltbibliothek in Berlin-Prenzlauer Berg, Griebenowstraße 16, stehen für Oktober folgende Termine mit Vorträgen fest. Am 8. zur Situation der Lebenserwartung, am 15. zur Situation in Rumänien, dabei wird auch ein Film gezeigt. Und am 18. Thema AIDS, Beginn jeweils 20 Uhr. Eine Ausstellung wird in der UB-Galerie am 11. Oktober eröffnet. Igor Taschke zeigt Malerei, Rauminstallation, Effekte. Die Galerie, in der auch Kaffee getrunken werden kann, ist dienstags, donnerstags und sonntags von 19 bis 22.30 Uhr geöffnet. Die Bibliothek, in der man vorwiegend Bücher zu Themen Umwelt, Frieden, Dritte Welt und Emanzipation findet, ist offen dienstags und donnerstags von 18 bis 22 Uhr. Hansi Biebel mit Cuba Libre muss ja immer für unsere Tipps und die Abmoderation herhalten. Es tut mir auch sehr leid. Das war's für heute. Radio Glasnost verschwindet jetzt wieder für einen Monat. Jetzt kann ich auch oft verraten, dass wir leichte Panik hier hatten, weil unser prima Aufnahmeleiter die Bänder in der falschen Reihenfolge aufgelegt hatte. Naja, was soll's, es hat ja auch so geklappt. Wir melden uns wieder am 26.10. um 21 Uhr auf UKW 100,6 MHz. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin mit Anregungen und Kritik versehen würdet. Zu erreichen sind wir bei Radio 100, Potsdamer Straße 131 in 1 Berlin 30. Ich sag's nochmal, Radio 100, Potsdamer Straße 131 in 1 Berlin 30 unter der Telefonnummer 216-4083. 216-4083. Zu erreichen sind wir auch unter der Adresse Claudia Schulze, Potsdamer Straße 130a, 1000 Berlin 30. Claudia Schulze, Potsdamer Straße 130a, 1000 Berlin 30. Mitgewirkt an dieser Sendung haben eine ganze Menge Leute. Die Koordination übernahm Roland Jahn, die Technik hatte Frank Holzkamp, Redaktion Dieter Rulf. Und bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Ilona Marenbach. Ciao. Radio 100.